22.22 Uhr. 22, es grüßt ihr. Okay, 2000. So, hallo Nachtschwärmer, heute ein bisschen früher als sonst. Was haben wir heute? Gewinnspiele, dann den super heißen 10 Minuten Madonna-Mix. Also Aufnahmegeräte bereithalten. Und vielleicht ein bisschen was Manta-mäßiges auch. Hier ist der große Private. Radio Ladies First. Radio Ladies für Ladies First. Mit der Tanze gehen. Das war die Tammy Swift. Hello, Disco, ladies and gentlemen. How are you today? We hope you're in the right mood to join us right now on our fantastic voyage into time, space and disco dancing action. We're going to take you back, way back to the old times when even the first human beings were rocked into the loving arms of a smiling dinosaur. There we go, then. Countdown. 3, 2, 1, go! Sexy. Baby, Rock the Boat. Ja, das waren so ein Disco-Klassiker. Erstmal George McRae, Rock the Baby und der Who's Corporation, Rock the Boat. Sound total. Ja, das stimmt. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Immer zu, ich und du. Can't touch this. Der Eisbär ist der unumschränkte Herrscher der Arktis, der König der Pole, der Fürst des ewigen Eises. Einsam und stolz streift der Eisbär über Land und Meer, ein Jäger unter der fahlen Sonne des Nordens. Zwei leuchtende Augen der arktischen Nächte. Vollkommen allein kann nur ein echter Eisbär sein. Ich weiß nicht genau, wie viel Eisbär sein möchte. In unseren Gefilden auf keinen Fall. Jetzt zur Zeit bei diesem Wetter. So machen wir das deutsche Wetter spezial bei Süße Charlie 2000. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dass sowas von sowas kommt. 99 Luftballons, Nena. Ich würde sagen, einmal Nena ist keinmal Nena. Geh mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint. Will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf. Wir können die Welt von oben sehen. Eine Uhr tut uns dann hier raus. Und du bist der Kapitän. Gehen wir an Bord und fahren mit. Ich tauch den Fischen hinterher. Ja, danke schön, Nena. Hast ein paar tolle Hits hinterlassen. Super! Listen to the radio. Küche, Auto oder Klo. Auf dem Sofa sowieso. All Hits. All the time. Power Station. Now that I have found you, Lovers in the Sand, Bad Boys Blue, 22.51 Uhr. Jetzt machen wir eine Hitparade, aber keine gewöhnliche, eine Geräusch-Hitparade. Ja, und hier ist wieder die neue Welle mit der Geräusch-Hitparade und es geht gleich los. Auf Platz 8 diese Woche der kleine Eugen Prinz mit einem ziemlich märchenhaften Lied. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Achtung! Ja, das war der kleine Eugen Prinz auf Platz 8 und er hat gute Aussichten auf Platz 7. Aber das entscheiden natürlich wie immer Sie, meine lieben Zuhörer. Wir machen weiter mit der Startnummer 7. Punkrock aus dem hohen Norden ist angesagt. Bauer Harms singt Schwein gehabt. Ja, das war der 7. Platz und auf Platz 6 kommt nun ein langsamer, melancholischer Titel. Hare Krishna singt ein indisches Traditional und der Titel ist Der Tritt in den Hintern des Mannes mit dem indischen Gong in der Hose. Ja, soweit Hare Krishna und es geht gleich weiter mit der Nummer 5. Ein Stimmungslied zum Mitmachen, vorgetragen von einem jungen Künstler aus Bayern. Hier ist Winnie Wald und hier ist sein Lied. Wie wir einmal der Kellnerin vom vollbeladenen Tablett ganz von vorn und ganz plötzlich die schwere Kaffeekanne herunternahm. Und das Ding hat auch einen Untertitel. 100 Jahre Meißner im Arsch. Winnie Wald war das, ein junges Talent, von dem wir noch viel hören werden und wir drücken ihm alle die Daumen. Aber nun geht es weiter. Eine Instrumentalaufnahme konnte sich als vierte platzieren. Quasimodi mit seiner Live-Version von Schillers Glocke. Der gute alte Schiller war das. Wer hätte das gedacht? Quasimodi. Und weiter geht's. Ein junger Interpret aus der Schweiz kommt nun zu uns. Der Shootingstar dieser Woche von 128 auf 3. Matti Horn und seine zu Herzen gehende Ballade. Von nun an ging's bergab. Ja! Das war Platz 3 und wir nähern uns unaufhaltsam Platz 2. Und da hält sich seit nunmehr 8 Monaten Tilla. Tilla und ihr heißer Song Liebe im Watt. Tilla war das, 33 Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Und hier ist er, der absolute Spitzenreiter diese Woche. Die Nummer 1 der Geräusch-Hitparade. Heim nun und 12 Uhr mittags. Und den Titel spielen wir nicht ganz aus, denn die Zeit reicht nicht. Nicht hinten und nicht vorne reicht sie. Ein kleiner Hinweis noch für Sie, liebe Hörer, wenn Sie ein hitverdächtiges Geräusch zu Hause haben, nehmen Sie es, schicken Sie es uns, 19 cm Halbspur-Stereoband genügt, an die neue Welle Geräusch-Hitparade und das Rückporto nicht vergessen. Das war's wieder für heute. Tschüsschen, bis bald, Ihr Jürgen. Das war die Geräusch-Hitparade. Hätte ich auch noch ein paar dazu zu machen. Tja, Geräusche gibt's ja ohne Ende. Hallo Nachtschwärmer! Kurz nach 23 Uhr der Madonna-Mix geht 10 Minuten, also aufgepasst! I go la la la la la. She's got take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, cause now we're all alone. I've been waiting all night, so just let me hold you close to me. Cause I've been dying for you, girl, to make love to me. Girl, you make me feel real good. We can do it till we both wake up. Girl, you know I'm hooked on you. And this is what I'll do. Tja, das war die falsche Geschwindigkeit. Das Radio Ladies First Horoskop mit unserer Hausastrologin Ruth Bauer-Wolf. Für den morgigen Donnerstag, Widder, gönnen Sie sich den Spielraum, den Sie für sich brauchen, und gleich wird der Tag viel harmonischer. Stier, morgen wollen Sie eventuell zu vieles gleichzeitig. Die Sterne warnen vor einer Verzettelung. Zwillinge, Kleinigkeiten, die Ihrem Partner missfallen, können Sie ganz leicht ändern oder abstellen. Tun Sie es, denn er belohnt Sie mit noch mehr Liebe und Entgegenkommen. Krebs, tun Sie nur das, was wirklich nötig ist. Übertreiben Sie nicht Ihre Kopfarbeit, sonst könnte er womöglich bis zum Abend ganz schön wehtun. Löwe, auch mit kleinem Einsatz können Sie sehr gute Erfolge verbuchen. Sie stehen überhaupt auf der Seite der Gewinner. Jungfrau, eigentlich haben Sie alle Energien und Kräfte, um einen schwierigen Fall mit Bravour zu lösen. Trauen Sie sich also an diese Sache mit viel Schwung heran. Waage, durch das Umfeld bekommen Sie jetzt Anregungen und lernen jede Menge nette, interessante Leute kennen. Skorpion, Sie flirten und mögen das Knistern, das hierdurch entsteht. Begeben Sie sich unter Leute und suchen Sie viele Kontakte. Schütze, Versprechungen, wo Sie von vornherein wissen, dass Sie diese nicht einhalten können, dürfen Sie morgen absolut nicht geben. Steinbock, schlagen Sie einen sanften Ton an. Ihr Gegenüber ist nämlich ganz besonders schreckhaft. Außerdem verschaffen Sie sich damit neue Freunde. Wassermann, morgen wären Sie froh, wenn Sie keine Entscheidung treffen müssten. Doch glauben die Sterne, dass Sie nicht drumherum kommen. Es wäre ratsam, die Hilfe von Freunden anzunehmen. Fische, lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und tun Sie etwas für Ihr seelisches Gleichgewicht. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hoffentlich kann mir das die Ruth Bauer-Wolf verzeihen. Das war zu schnell vorher. So, hallo Nachtschwärmer. 23 Uhr durch, jetzt seien wir dran hier. Wie gesagt, in Kürze nachher gleich der Madonna-Mix. Dann aber zwei Gewinnspiele. Und das Oberstichwort heißt natürlich Manta. Aus dem ganz bestimmten Grund. Also, dann gute Unterhaltung. Kannst losgehen. Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Brille aufsetzen. Klar. Flügelklappen runter. Klar. Heckfedern. Achtung, Wir starten. Are you ready? Heißes Wochenende. Kommenden Freitag am 9. Da ist Charlie in Lichtenau-Ulm im superstarken Festzelt. Und übrigens ist ein neuer Festplatz direkt neben Alten. Ganz neu, super stark. Ihr habt gesehen gestern. Und da geht's wieder hoch her. Ganz sicher. Da Dann einen Tag später, das weiß schon jeder, am 10. in Altenheim im Festzelt. Altenheim ist direkt bei Offenburg. Da ist die Manta-Party. Die Manta-Party des Jahres. Wir haben Anfragen aus ganz Baden-Württemberg. Alle wollen kommen. Alle wollen die 1000 Mark gewinnen. Der beste, der tollste Mann da bekommt nämlich 1000 Mark in bar. Dann wählen wir noch ein Zelt. Die beste Manta Tussi und den schärfsten Manta-Fahrer. Und das kommt heraus auf Geschicklichkeitsfragen und Spielen, also nicht mit dem Auto, im Festzelt am Abend. Und das Ganze wird abgerundet mit Charlie 2000, riesigen Power und Stimmung, Stimmung, Stimmung. Und das bis zum frühen Morgen. Enjoy the show, to what we make, and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power. Die Mantas, die mitmachen wollen, sollten so um 19 Uhr, 19.30 Uhr da sein. Da ist auch die Presse da, die möchte fotografieren. Und der absolute Manta-Sieger fährt abends ins Zelt, wird mit 1000 Spots angeleuchtet. Hey, wie finde ich das? Das ist dann der Super-Manta. Nachtschwärmer, wie sieht's aus? Sehen wir uns am Samstag. Kein Weg ist zu weit.